Klage der Ceres von Friedrich von Schiller. Ist der holde Lenz erschienen? Hat die Erde sich verjüngt? Die besonnten Hügel grünen und des Eises Rinde springt. Aus der Ströme blauem Spiegel lacht der unbewölkte Zeus. Milder wehen Zephyrs Flügel. Augen treibt das junge Reis. In dem Hain erwachen Lieder, und die Oriade spricht, deine Blumen kehren wieder, deine Tochter kehret nicht. Ach, wie lang ist's, daß ich walle suchend durch der Erde flur. Titan, deine Strahlen alle sand ich nach der teuren Spur. Keiner hat mir noch verkündet von dem lieben Angesicht, und der Tag, der alles findet, die Verlorne fand er nicht. Hast du, Zeus, sie mir entrissen? Hat von ihrem Reiz gerührt zu des Orkus schwarzen Flüssen Pluto sie hinabgeführt? Wer wird nach dem düstern Strande meines Grames Bote sein? Ewig stößt der Kahn vom Lande, doch nur Schatten nimmt er ein. Jedem sel'gen Aug verschlossen bleibt das nächtliche gefüllt, und solang der Styx geflossen, trug er kein lebendig Bild. Nieder führen tausend Steige, keiner führt zum Tag zurück, ihre Tränen bringt kein Zeuge vor der bangen Mutter Blick. Mütter, die aus Pyrrhas Stamme Sterbliche geboren sind, dürfen durch des Grabes Flamme folgen dem geliebten Kind. Nur was Jovis Haus bewohnet, nahet nicht dem dunkeln Strand, nur die Seligen verschonet, pachtzen eure strenge Hand. Stürzt mich in die Nacht der Nächte aus des Himmels goldnem Saal, ehret nicht der Göttin Rechte, ach, sie sind der Mutter Qual, wo sie mit dem finstern Gatten freudlos thronet. Stieg ich hin, träte mit den leisen Schatten leise vor die Herrscherin. Ach, ihr Auge, feucht von Zähren, sucht umsonst das goldne Licht, irret nach entfernten Sphären, auf die Mutter fällt es nicht, bis die Freude sie entdecket, bis sich Brust mit Brust vereint und zum Mitgefühl erwecket, selbst der raue Orkus weint. Eitler Wunsch, verlorne Klagen, ruhig in dem gleichen Gleis rollt des Tages sichrer Wagen, ewig steht der Schluss des Zeus. Weg von jenen Finsternissen wandt er sein beglücktes Haupt. Einmal in die Nacht gerissen, bleibt sie ewig mir geraubt. Bis des dunkeln Stromes Welle von Aurorens Farben glüht, ihres mitten durch die Hölle ihren schönen Bogen zieht. Ist mir nichts von ihr geblieben? Nicht ein süß erinnernd Pfand, daß die Fernen sich noch lieben, keine Spur der teuren Hand? knüpfet sich kein Liebesknoten zwischen Kind und Mutter an, zwischen Lebenden und Toten ist kein Bündnis aufgetan. Nein, nicht ganz ist sie entflohen, nein, wir sind nicht ganz getrennt, haben uns die ewig hohen eine Sprache doch vergönnt. Wenn des Frühlings Kinder sterben, wenn von Nordes kaltem Hauch Blatt und Blume sich entfärben, traurig steht der nackte Strauch, nehm ich mir das höchste Leben aus Vertumnus reichem Horn, opfernd es dem Styx zu geben, mir des Samens goldnes Korn. Trauernd senk ich's in die Erde, leg es an des Kindes Herz, dass es eine Sprache werde meiner Liebe, meinem Schmerz. Führt der gleiche Tanz der Horen freudig nun den Lenz zurück, wird das Tote neugeboren von der Sonne Lebensblick. Keime, die dem Auge starben, in der Erde kaltem Schoß, in das heitre Reich der Farben ringen sie sich freudig los. Wenn der Stamm zum Himmel eilet, sucht die Wurzel scheu die Nacht, gleich in ihre Pflege teilet sich des Stücks des Äthers Macht. Halb berühren sie der Toten, halb der Lebenden Gebiet. Ach, sie sind mir teure Boten, süße Stimmen vom Kozyt. Hält er gleich sie selbst verschlossen in dem schauervollen Schlund, aus des Frühlings jungen Sprossen redet mir der holde Mund, daß auch fern vom goldnen Tage, wo die Schatten traurig ziehn, liebend noch der Busen schlage, zärtlich noch die Herzen glühn. Oh, so lasst euch froh begrüßen, Kinder der verjüngten Au, euer Kelch soll überfließen von des Nektars reinstem Tau. Tauchen will ich euch in Strahlen, mit der Iris schönstem Licht will ich eure Blätter malen, gleich Aurorens Angesicht. In des Lenzes heiterm Glanze lese jede zarte Brust, in des Herbstes welkem Kranze meinen Schmerz und meine Lust.